Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes an Juli. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes an Juli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin, bis in die Gegenwart hinein zeigt an Juli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute: Die Subversion wird praktisch. Leveler und Digger in der englischen Revolution. Der anonyme Jesuit, der Verfasser der 7 Bücher der christlichen Politik, war nicht nur für das Recht auf Tötung des Königs eingetreten, sondern er hatte dem Volk auch das Recht zugesprochen, die Staatsform selbst zu verändern. Das war insofern eine erstaunliche Forderung, weil trotz aller Feindseligkeit gegen den König doch immer noch die Alternative zwischen dem dynastischen König und dem Wahlkönig bestand. Denn daran, dass es überhaupt einen König geben müsste, gab es, sieht man einmal von den italienischen Stadtrepubliken ab, keinerlei Zweifel. Also, nicht nur den König töten, sondern die Staatsform ändern. Ein halbes Jahrhundert später wurde diese Perspektive durch die große Rebellion Cromwells Wirklichkeit. Es hat seine Gründe, warum die Cromwellsche Revolution in England die große Rebellion genannt wird. Die Engländer sind stolz auf ihre glorreiche Revolution, die aber in Wahrheit eine Restauration war. Warum nennen sie das Revolution? Nach Cromwell kehrte der König zurück und machte sein Recht auf absolute Herrschaft geltend. 1689 aber wurde die ursprüngliche Dominanz des Parlaments wiederhergestellt, man hatte den König gezwungen, das Parlament zu respektieren. Das wurde eine Revolution genannt, weil die Engländer das Wort Revolution im astronomischen Sinne verwenden und das heißt, Revolution bedeutet die Rückkehr eines Planeten auf seinen Ausgangspunkt. Und so wurde aus der politischen Restauration ein astronomisches Ereignis. Was Cromwell veranstaltete, konnte daher unmöglich eine Revolution sein, sondern nur eine Rebellion. Doch Vorsicht ist geboten. Mit der Cromwellschen Rebellion war keineswegs die gegen den König gemeint, denn der Feldzug Cromwells gegen den König geschah im Auftrag des Parlaments. Die Rebellion war nach Auskunft der englischen Geschichtsschreibung vielmehr, dass Cromwell das Parlament auseinanderjagte. Alles begann 1628, als dem ersten Karl die Petition of Rights entrissen wurde. Karl I. herrschte absolutistisch, aber er wurde doch gezwungen, auch eine Art friedliche Revolution, dieser Erklärung der Rechte zuzustimmen. Sie ist das erste Grundgesetz eines bürgerlichen Staates, noch ganz im Keimstadium. Kein freier Bürger dürfe zu Steuern oder sonstigen Leistungen gezwungen werden ohne die Zustimmung des Parlaments, ein Satz, der heute noch gilt. Es dürfe keine Haft und Verhaftungen ohne gesetzliche Grundlage geben und, für eine Zeit der ständigen Kriege sehr wichtig, es dürfe keine militärische Einquartierung geben ohne Einwilligung der Hausbewohner. Außerdem wurden die Kriegsgerichte abgeschafft. Gemessen an dieser Erklärung der Rechte war selbst die berühmte Magna Carta von 1215 eine armselige Sache, wie ein Vertreter des Revolutionsheeres meinte. Die Petition von 1628 ging zweifellos weit darüber hinaus, aber sie bedeutete noch nicht die Errichtung eines freien Gemeinwesens. Dafür sollte erst Cromwells Revolution sorgen. Oliver Cromwell stammte aus dem kleinen Adel und war ein streng puritanisch erzogener Mensch. Seit 1640 gehörte er dem sogenannten Langen Parlament an, das von 1640 bis 1647 bestand und eine eigentümliche Position in der englischen Geschichte einnimmt. Es war ein frei gewähltes Parlament, an dessen Wahl nur das 20. der Bevölkerung teilgenommen hatte, das wahlberechtigt war, mehr nicht. Dies Parlament, das für sich reklamierte, die Herrschaft des Königs zu ersetzen, herrschte in der Tat so sehr, dass man von Parlamentsdespotie sprach. John Milton, der berühmte Dichter, verfasste 1644, 4 Jahre nach Beginn des Langen Parlaments, seine Schrift Areopagitica, zu Deutsch in etwa Gerichtsverhandlung. Milton machte dem Parlament darin den Prozess und sagt, man habe nur die eine Despotie durch eine andere ausgewechselt. 1645 wurde er vom langen Parlament verhaftet, ohne jede gesetzliche Grundlage. Das Parlament nahm sich damit selbst das Recht auf Herrschaft. Der berühmte Satz, das englische Parlament kann alles, nur eines nicht, eine Frau in einen Mann verwandeln und einen Mann in eine Frau, ist Ausdruck dieser Situation. Es war eine absolute Herrschaft, die den Widerstand der Intellektuellen, auch den Widerstand verschiedener sozialer Gruppen herausforderte, denn im Grunde war das lange Parlament ein Parlament des Adels. Im Auftrag dieses Parlaments allerdings organisierte Cromwell 1642 sein Revolutionsheer, ein Sammelbecken vielfältiger sozialer und religiöser Gruppen, deren Glaubensbekenntnis das der Independenten war. Im Parlament aber dominierten die Presbyterianer. Die Independenten traten vor allem für die Entstaatlichung der Kirche ein, denn in ihren Augen war die anglikanische Staatskirche nichts anderes als die Fortsetzung katholischer, das heißt hierarchischer Formen im Gewand einer Nationalkirche, eine englische Kopie der katholischen Kirche. Der Antiklerikalismus breitete sich aus, ein Antiklerikalismus, der in jedem nicht von der Gemeinde gewählten Geistlichen einen katholischen Priester erblickte. Und so geht die ganze Geschichte. 1645 besiegte das Revolutionsheer den König, das war aber noch nicht die Rebellion. Sie fand 1647 statt, auf dem Höhepunkt der Macht der Levelers, einer Fraktion des Revolutionsheeres. Cromwell besetzte mit seiner Truppe das Parlament, verjagte alle Presbyterianer und ließ nur noch die Independenten zu. Es war ein Rumpfparlament, das so entstand. Die vom 20. gewählten Volksvertreter wurden verjagt und ersetzt von sich selbst zu Volksvertretern ernennenden Offizieren und Soldaten des Cromwellschen Heeres. In unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Ereignissen steht der Aufstand der Levelers. 1649 wurde der erste Karl hingerichtet und Cromwell rief nicht etwa eine Republik aus, sondern das Commonwealth. Warum nicht Republik? Denn Commonwealth heißt ja eigentlich Respublica, die öffentliche Sache. Es gehört zu den merkwürdigsten Seiten des englischen Geisteslebens, dass die Engländer eine fürchterliche Angst vor dem Wort Republik haben. Sie können vieles vertragen, doch alles, was mit Republik zu tun hat, stößt auf Widerstand. Cromwell jedenfalls ging weiter. Er proklamierte sich 1653 selbst zum Lord Protector und herrschte bis 1658. Die Republik bestand danach noch 2 Jahre unter Cromwells Sohn, bis dieser durch den König ersetzt wurde. Cromwell war keineswegs ein Revolutionär, aber ein großer Politiker. Mit ihm beginnt England, eine Weltmacht zu See zu werden. Die Navigationsakten waren der Anfang. Cromwell, der Rebell, der die gute alte Art der englischen Entwicklung zerstörte, ist zugleich der Begründer der englischen Weltmacht gewesen. Insofern liegt die Bedeutung der Cromwellschen Revolution nicht nur auf dem Gebiet der Veränderung der politischen Form, sondern sie ist der Beginn einer besonderen englischen Entwicklung überhaupt. Was schon in den heretischen Bewegungen des Mittelalters und in den Bauernkriegen als Rebellion der Unterdrückten sich manifestierte, gewinnt durch Cromwell eine neue politische Form. Wie Marx in der Neuen Rheinischen Zeitung im Dezember 1848 schrieb, war diese Rebellion die Proklamation der politischen Ordnung der neuen europäischen Gesellschaft. Nach dem Scheitern der Bauern sei nun der Sieg der Bourgeoisie, das heißt der Sieg des bürgerlichen Rechts über die mittelalterlichen Privilegien gekommen. Eben darin liegt die welt- oder gesellschaftsgeschichtliche Bedeutung Cromwells. Er selbst allerdings war alles andere als ein subversives Element, war nur eine Rahmenbedingung der Subversion, die sich im Revolutionsheer selbst vollzog. Anders John Milton, der Theoretiker der Rebellion, der auch politisch aktiv war und der sich als Diplomat in den Dienst der Regierung Cromwells stellte. Milton ist der Dichter des Poems »Das verlorene Paradies«, geschrieben, als die neue Regierung begann, ihn zu verfolgen. Was Milton so subversiv macht, kommt besonders in 2 Schriften zur Verteidigung des englischen Volkes aus den Jahren 1651 und 1654 zum Vorschein, in denen er das Recht des Volkes bejaht, den König zu enthaupten. Er nimmt die Lehre der Monarchomachen auf und führt sie weiter. Der Anlass zur Verteidigung des englischen Volkes liegt darin, dass der König zwar getötet wurde und dies zu Recht, das heißt im Sinne der Monarchomachen, dass dieser Akt aber selbst nach Ansicht der Monarchomachen einer Legitimation bedurfte und nun steht Milton vor dem Problem, dass der König ohne irgendeine Legitimation getötet wurde. Denn das Rumpfparlament war praktisch durch einen Staatsstreich entstanden und der König wurde aus durchsichtigen taktischen Gründen getötet, weil die Levelers auf der Beseitigung des Königs bestanden, denn sie meinten, Cromwell werde andernfalls mit dem König und dem Parlament ein Bündnis schließen. Vor dieses Problem gestellt, geht Milton über die herkömmliche monarchomachische Theorie hinaus und entwickelt eine Theorie des Gewaltmonopols, die sich von der heutigen sehr unterscheidet. Zwar sagt auch Milton, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht, aber er sagt zugleich, dass sie eben dort zu bleiben hat. Das Volk ist also souverän im doppelten Sinne. Es hat sowohl die Staatsgewalt inne als auch das Recht, sie auszuüben. Zitat: Die Gewalt von Königen und Magistraten ist nichts anderes als das, was ableitbar und ihnen vom Volk zu treuen Händen übertragen und anvertraut wurde zum Gemeinwohl aller, bei denen die Gewalt im Grunde jedoch immer noch verbleibt und die ihnen nicht ohne eine Verletzung ihres natürlichen Geburtsrechts genommen werden kann. Wenn dem so ist, so Milton, dann hat nicht nur das Magistrat, also die Richter, das Recht, einen König abzusetzen oder zu töten, sondern dieses Recht steht jedem Einzelnen zu. Das ist eine Form des Widerstandsrechts, die nicht subversiv, sondern konstitutionell im Artikel 35 der französischen jakobinischen Verfassung von 1793 erneut aufgegriffen wird. Milton war zweifellos ein Parteigänger Cromwells, doch er ging einen Schritt weiter und begab sich auf die subversive Bahn des Denkens. Das wird erst deutlich, wenn man vom Glauben eines großen Teils der Geschichtsschreibung Abschied nimmt, die Kriege des 17. Jahrhunderts seien im Grunde Glaubenskriege gewesen. Aber vor der Aufklärung war eben die Religion die Form, in der sich die politischen und gesellschaftlichen Kämpfe ausdrücken mussten. Die Machtkonstellation war einfach und übersichtlich. Wir haben nach wie vor die Königspartei, wir haben das Parlament, wir haben das Heer. Und das Volk? Es blieb, wie man zu sagen pflegt, außen vor. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um Religionsfragen, sondern um ein Geflecht, in dem verschiedene Faktoren zusammenkommen, die den Aufstieg der Bourgeoisie begleiten. Es handelt sich also um einen ganzen Zusammenhang von religiös, klassenpolitisch, gesellschaftspolitisch bedingten Kämpfen. Das Wort Klasse taucht übrigens bei Sherard Winstanley, dem Theoretiker der Diggers, zum ersten Mal auf. Wie war nun die Lage in England? Wer sie überblickt, wird sehen, was es mit dem Mythos vom friedlichen Fortschritt Englands zur liberalen Demokratie auf sich hat. Niente. Auf der einen Seite der Barrikade, also das Bündnis zwischen dem Königshaus oder, nach der Hinrichtung des Königs, der Königspartei, dem Großadel, der die Rosenkriege überlebt hatte, und den sogenannten Kavalieren. Sie waren die eigentliche Massenbasis der Königspartei, die Prätorianergarden des Königs. Kavaliere nannte man auch das Heer, das Cromwell 1642 schlug. In religiöser Hinsicht war dieser soziale und politische Block mit der anglikanischen Bischofskirche verbunden. Auf der anderen Seite der Barrikade stand das Bürgertum der Städte, die eigentliche Bourgeoisie, dazu die Gentry, das heißt der Landadel, der die Bauern expropriiert und vertrieben hatte. Näheres dazu im ersten Band des Marxischen Kapital im Kapitel über das Geheimnis der ursprünglichen Akkumulation. Dazu das mittlere Bürgertum, Handwerker und untere Volksschichten. Sie gehören alle zusammen, weil sie in religiöser Hinsicht einheitlich dachten, allesamt Puritaner waren. Aber so wenig homogen diese Gruppe gesellschaftlich war, so wenig konnte sie es religiös sein. Das kapitalistische Bürgertum und der Neuadel waren durchweg presbyterianisch, das lange Parlament war ein Parlament von Presbyterianern. Sie zeichneten sich aus nicht allein durch eine strikte Orientierung an der Bibel am Alten Testament, sondern überdies durch die zutiefst autoritäre Interpretation der Bibel durch das Prinzip der religiösen Intoleranz. Diese presbyterianische Form der Religion war die Ursache der Parlamentsdespotie. Gesellschaftlich betrachtet verhielt es sich so, dass das Kleinbürgertum, der verarmte Kleinadel, die Handwerker, die wenigen Proletarier, die armen Bauern vor allem, unmöglich einverstanden sein konnten mit den Zielen des sich kapitalistisch formierenden Bürgertums und der kapitalistischen Gentry. Religiös organisierten sie sich in den Independenten, den unabhängigen Gemeinden, die schon Jahrzehnte vor John Locke das Prinzip der religiösen Toleranz proklamierten. Daher war das Lager der Independenten in religiöser Hinsicht keineswegs einheitlich, weil sie eben sozial nicht einheitlich waren. So bildeten sich innerhalb der Independenten sogenannte Sekten, die in Wirklichkeit authentische politische Gruppierungen waren. Die Levelers, die Quintomonarchen, die für die fünfte Monarchie eintraten, das war ihr Name für das dritte Reich des Joachim von Fiore, sie waren also Cheliasten. Dann die Antinomisten, die Cromwell die schweigenden Anarchisten nannte, ein Name, der schon eine Ahnung dessen vermittelt, was sie vertraten, denn Nomos heißt auf Griechisch Gesetz, und die Antinomisten traten gegen die Herrschaft des Gesetzes an, ebenso die Diggers, die zweite große Gruppe der Subversiven. Die Levelers waren eine in vielem schon modern anmutende Gruppierung, die für die Gleichmacherei, für die Gleichheit eintrat. Das Problem der Gleichheit stellte sich gleich nach dem Sieg des Revolutionsheeres. Bei der Putney-Debatte 1647 sagte ein Mitglied des Soldatenrates, Zitat, »Ich glaube wirklich, dass der ärmste Mensch Englands das Recht hat, ein eigenes Leben zu leben, genauso wie der reichste, dass jeder Mensch, der unter einer Regierung stehen muss, dazu zuerst eine Zustimmung zu geben hat und dass er einer Regierung, die er nicht gewählt hat, keinen Gehorsam schuldig ist. Wenn ihr euch auf das Naturgesetz beruft, so kann ich euch sagen, dass durch das Naturgesetz ihr, das sind die Offiziere, nicht viel mehr Recht auf den Boden oder auf andere Dinge habt, als ich selber habe.« War das schon ein Schritt in Richtung Kommunismus? Keineswegs, denn die Levelers waren keine Vertreter einer wie auch immer gearteten Form des Gemeineigentums, sei es in der Produktion, sei es in der Distribution. Sie waren vielmehr, unter Führung John Lilburns, Radikaldemokraten, mit gewissen Sympathien für die Anabaptisten. In ihrem Radikalismus vertraten sie atheistische und rationalistische Vorstellungen, die die französische Aufklärung antizipierten. Vince Stanley brachte diese Vorstellung im Manifest der Diggers auf den Begriff, Zitat, »Am Anfang der Zeit schuf die große Schöpferin Vernunft die Erde als Gemeingut aller.« Es ist nicht mehr Gott, der die Welt erschafft, es ist die große Schöpferin Vernunft. Das Gemeingut, das war auch die Position der Levelers. Doch sie verstanden darunter nicht etwa, dass alle gemeinsam zu Eigentümern der Erde werden sollten, sondern sie dachten an eine Demokratie der Kleineigentümer und zielten auf die gerechte Verteilung der Erde. Am Prinzip des Eigentums hielten sie durchaus fest. Schon 1647 kam es allerdings zu klaren Klassenfronten, weil die Levelers sich mit einer Gruppe von Offizieren konfrontiert sahen, die strikt gegen die Gleichmacherei auftraten. So kam es zu den Auseinandersetzungen in Putney zwischen den als Levelers organisierten Soldaten und den Offizieren Cromwells. Die Offiziere meinten, die Herrschaft des Parlaments sei die wahre Garantie der Freiheit und unter Freiheit verstanden sie erworbene Freiheit, das heißt das Eigentum. Wichtiger war das Problem, wie denn die Repräsentation des Volkes im Zusammenhang mit dem Eigentum zu gestalten sei. In der Diskussion zwischen den Vertretern der Soldatenräte und denen der Offiziere waren die Offiziere mit den Levelers durchaus darin einer Meinung, dass das Stimmrecht allen zustünde. Sie meinten, auch der Ärmste solle vertreten sein, aber seinem ökonomischen Gewicht entsprechend. Sie bezweckten eine qualitative Vertretung und waren natürlich der Meinung, derjenige, der mehr besitze, habe auch ein stärkeres Interesse an der Aufrechterhaltung der Ordnung des Gemeinwesens, ergo das Recht auf das größere Gewicht seiner Stimme. Im Grunde war das die Wiederbelebung des Wahlrechts, gegen das das Cromwellsche Heer revoltiert hatte, das Zensuswahlrecht, das einem Adligen das Recht auf 10 Abgeordnete gab, einem Gentleman oder reichen Bürger auf 2 und den Armen auf gar keinen. Dagegen waren die Agitatoren, wie die Vertreter der Soldatenräte genannt wurden. In allen vernünftigen Geschichtsbüchern steht zu lesen, dass 1647 mit der Bildung der Soldatenräte das Rätesystem zum ersten Mal auf die weltgeschichtliche Bühne getreten sei. Falsch ist das nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Soldatenräte, ohne kommunistisch zu sein, keineswegs abstrakt gegen die Offiziere Stellung nahmen, sondern gegen ihre qualitative Vertretung. Sie traten für die quantitative Vertretung ein mit ihrer Erklärung der angeborenen Rechte eines Engländers. Noch sind wir weit von den Menschenrechten entfernt, es ist immer nur die Rede von den Rechten der Engländer. Die Levelers wollten das sogenannte Kopfwahlrecht haben. Das Maß sollte nicht das Geld sein, sondern der Einzelne. Mit dem Kopfwahlrecht verband sich auch für die Levelers die Notwendigkeit, eine institutionelle Form zu finden, um die mögliche Übermacht des Parlaments zu reduzieren. Mit der jederzeitigen Widerrufbarkeit des Parlaments wurde diese Form gefunden. Den Levelers war das Widerstandsrecht kein positives gesetzliches Recht, sondern sie verstanden es als Common Law, als ein Gemeingesetz. Unter Common Law verstanden die Engländer damals, was heute noch Naturrecht heißt. Wenn man aber das Naturrecht über das positive Recht stellt, dann gibt es ein Widerstandsrecht auch gegen die Entscheidungen eines gewählten Parlaments. Der Streit um das Wahlrecht erlangte eine besondere Bedeutung, weil sich die Soldatenvertreter für einen Volksvertrag ausgesprochen hatten, den John Lilburn verfasst hatte, und dessen Bedeutung man daraus ersehen kann, dass die Soldaten dieses Manifest an ihren Mützen befestigten, als sie zu den Verhandlungen mit den Offizieren gingen. Der Streit um das Wahlrecht wurde heftig, Weil die Levelers die schon aus den 12 Artikeln der Bauern bekannte Wählbarkeit der Beamten einforderten, sie verlangten Wahlbeamte, lehnten ernannte Beamte gar ein Berufsbeamtentum rundweg ab. Lilburn sagte, ich kann keinen Grund im Gesetz Gottes finden, warum ein Lord 20 Abgeordnete wählen soll, ein Gentleman nur 2, ein armer Mann gar keinen. Interessant ist, dass die Levelers selbst eine Einschränkung vornahmen. Als ihnen seitens der Offiziere vorgeworfen wurde, sie träten für ein universelles Wahlrecht ein, das heißt auch für das der Diebe und Verbrecher, da schwächten sie ihre Forderung ab. Tendenziell müsste jeder Engländer eine Stimme haben, denn, so Lilburn, ich glaube wirklich, dass der ärmste Mensch Englands das Recht hat, ein eigenes Leben zu leben, genauso wie der reichste, und deshalb glaube ich, dass jeder Mann eine Stimme haben soll. Konfrontiert mit dem Vorwurf, sie wollten anarchische Zustände einführen, steckten die Levelers zurück. Sie schlossen Diener, Bettler und Lehrlinge aus, mit einer Begründung allerdings, die keineswegs so unvernünftig war, wie es zunächst klingt, denn der Grund war nicht etwa Missachtung, sondern ihre Abhängigkeit. Mit anderen Worten, zu Recht wurde argumentiert, dass es einem Diener, der mit seinem Herrn zur Wahl gehe, wohl kaum gelingen werde, gegen seinen Herrn zu stimmen. Das Gleiche gelte für Lehrlinge und erst recht für die Bettler, denn wie könnten Bettler gegen ihre Wohltäter stimmen? Doch hielten die Levelers durchaus die Möglichkeit offen, dass es, in ihrer Perspektive der allgemeinen Aufteilung des Eigentums, eines Tags zu einer Gesellschaft ohne Bettler und Diener kommen werde, das heißt die gesellschaftliche Prämisse des gleichen Wahlrechts gegeben sei. Lilburns Volksvertrag trug einen überaus schönen Namen. Volksvertrag auf der Grundlage allgemeinen Rechtes, um alle vorurteilsfreien Leute zu vereinigen. Er antizipiert tatsächlich die Konstitution von 1793 und setzt zugleich fort, was die Artikel der schwäbischen Bauern bezweckten. Das Wahlalter wurde auf 21 Jahre festgelegt, die Dominanz des Parlaments wurde dadurch eingeschränkt, dass eine Wahlperiode nur ein Jahr währt und dass sich ein jeder zwar zur Wiederwahl stellen kann, aber erst in der jeweils übernächsten Legislaturperiode. Dazu die Unvereinbarkeit zwischen Staatsapparat und Volksvertretung. Die Staatsbeamten sollten kein passives Wahlrecht haben dürfen. Wichtig war den Levelers auch die Forderung nach Religionsfreiheit, eine Forderung, die von allen Independenten getragen wurde. Auch die Presbyterianer traten dafür ein, in einem sehr katholischen Sinne allerdings. Gemeint war die Freiheit der Presbyterianer, ihre Religion auszuüben und das Verbot aller anderen. In einem Punkt allerdings gehen die Levelers über die jakobinische Verfassung von 1793 hinaus. Zum ersten Mal wird das Recht auf Wehrdienstverweigerung gefordert. Die Steuer soll aufs Einkommen bezogen und gerecht sein. Das geht eindeutig gegen die Offiziere. 1649, als die Levelers zerschlagen wurden, tauchte eine neue Gruppierung auf, die sich schon im Auftreten von den Levelers unterschied, obwohl sie doch vieles mit diesen gemein hatte, die Diggers. Die Diggers sind die Umgräber, die mit der Hacke, die das Untere nach oben befördern, die Ackerknechte. Zum ersten Mal macht sich das proletarische Element selbstständig und wird politisch. Die Diggers sind die erste Artikulation des eigentlichen Proletariats als Klasse. Das Manifest der Diggers, dazu das Buch von Sheravin Stanley, verkündeten die erste echte kommunistische Utopie. Die Diggers waren eifrige Verfasser meist politischer Flugschriften, die sie an die Landbevölkerung verteilten. Sie waren eine soziale Bewegung auf der Suche nach einer Theorie, und Winstanley schuf diese Theorie, kurz bevor die Bewegung 1653 zerschlagen wurde. Am 8. April 1649, als die Diggers das erste Mal auftraten, wurde die Subversion praktisch. Die Kritik der Politik verließ das Flugblatt und begann, gegen die Politik aufzutreten, fing an, eine gesellschaftliche Wirklichkeit zu werden. Bernstein. Eduard Bernstein ist der einzige deutsche Autor, der ein ernsthaftes Buch darüber geschrieben hat, wie die Subversion zur Praxis wurde. Zitat: Am 8. April 1649, als Lilburn und andere Wortführer der Levelers schon wieder im Gefängnis saßen, tauchte plötzlich etwa 4 bis 5 geografische Meilen südwestlich von London eine Anzahl mit Schaufeln versehener Leute auf und fing an, auf oder an einem dort gelegenen Hügel, dem St. George Hill, unbebautes Land umzugraben und Korn und andere Früchte darauf anzubauen. Sie seien erst noch wenige, erklärten sie den Landleuten der Umgebung, aber ihre Zahl würde bald auf 4000 steigen. Sie wollten allen Menschen die wahre Gemeinschaft zeigen und zugänglich machen und beweisen, so wörtlich aus dem Manifest, dass es eine unbestreitbare Sache der Gerechtigkeit sei, dass das arbeitende Volk auf dem öffentlichen Lande grabe, pflüge, pflanze und wohne, ohne es zu mieten oder an jemanden Pacht zu zahlen. Diese Aktion der Diggers war die historisch erste Landbesetzung und sie war kein Protest gegen den Hunger, war auch keineswegs Ausdruck der Empörung gegen bestimmte Personen, sondern war die Folge eines Programms, Ausdruck also einer Theorie. Ihr vorausgegangen war das Manifest der Diggers. Es spricht von der großen Schöpferin Vernunft, von der Erde als gemeinsames Gut. Und weiter heißt es, England ist ein Gefängnis. Die vielen Spitzfindigkeiten der mit der Gewalt des Schwertes erhaltenen Gesetze sind die Riegel, Querstangen und Türen des Gefängnisses, die Juristen sind die Wächter und die anderen Leute die Pfaffen. Denn lasst einen Mann in die Hände einer dieser Leute vom Gerichtsvolk bis zum Richter fallen, und er wird entweder zugrunde gerichtet oder müde seines Lebens. Wahrlich, das Gesetz, dieser große Blödsinn, in den das Volk vernarrt ist, ist der Halt der Schöpfung, eine Pflanzschule der Faulheit, des Luxus und des Betrugs, der einzige Feind Christi, des Fürsten der Gerechtigkeit. Noch heutzutage sind arme Leute genötigt, in einigen Ortschaften für 4, 5 oder 6 Pence, in anderen für 8, 10 oder 12 Pence den Tag zu arbeiten, mit so geringem Lohn, dass bei den teuren Preisen des Korns ihr Verdienst nicht ausreicht, Brot für ihre Familien zu kaufen. Wenn sie aber um des Lebens willen stehlen, so wird das mörderische Gesetz sie aufhängen. Das zeigt, dass es nicht das Gesetz der Gerechtigkeit ist. Das Gesetz ist ein Mörder, es ist das Gesetz der Habgier und der Selbstsucht. Einer der Autoren war Gerard Winstanley. Das Manifest sollte ein Aufruf an alle Engländer sein, zwischen Knechtschaft und Freiheit zu wählen. Auf Seiten der Knechtschaft stehe das Recht des Eroberers, so der politische Ausdruck der Diggers für das Recht auf Privateigentum. Winstanleys Buch Über das Gesetz der Freiheit erschien 1652, im selben Jahr, in dem die Diggers von Cromwell zerschlagen wurden. Doch Winstanley hoffte immer noch auf Cromwell und der Titel seines Buches lautet »Das Gesetz der Freiheit als Programm dargelegt« oder »Die Wiederherstellung des wahren Regierungssystems bescheidentlich dargeboten an Oliver Cromwell sowie an alle Engländer, die meine Brüder sind«, ob sie dem Kirchenverband angehören oder nicht, und über sie hinaus an alle Nationen der Welt, von Gerard Winstanley. Das Buch erklärt nicht nur, was die wahre Freiheit sei, sondern auch, warum Cromwells Restauration für die Diggers und für Winstanley persönlich nichts mit der Freiheit zu tun hat. Es stellt fest, es habe zwar politische Änderungen gegeben, aber der soziale Missstand sei der gleiche geblieben. Winstanley erkennt auch den politischen Sinn der Zerschlagung der Levelers, und er stellt fest, dass es keine soziale Umwälzung gegeben habe. Wenn aber an die Stelle des absoluten Königs ein ebenso absolutes Parlament trete oder ein Lord Protektor, dann ändert das daran, dass das Volk aus Untertanen besteht, nicht eben viel. Die Gründe dafür liegen im Fortbestehen des Rechts auf Eigentum für wenige. Winstanley sagt also, dass das Privateigentum erstens nur ein gesetzliches und kein natürliches Recht, kein gemeinsames Gesetz ist, und zweitens, dass dieses Gesetz aus nichts anderem als der Usurpation der Erde durch wenige entsteht. Mit anderen Worten, Privateigentum ist nicht Diebstahl, aber Usurpation. Nicht allein das Eigentum, auch das Tauschverhältnis wird abgelehnt. Zitat, ist das Kaufen und Verkaufen kein rechtschaffenes Gesetz? Nein, es ist ein Gesetz des Eroberers, aber kein rechtschaffenes Naturgesetz. Wie kann etwas rechtschaffen sein, was ein Schwindel ist? Als die Menschheit zu kaufen und verkaufen begann, da fiel sie von ihrer Unschuld ab, denn dann begannen die Menschen, einander zu unterdrücken und um ihr von Natur angeborenes Recht zu betrügen. Das Kaufen und Verkaufen gehört zu jenen Prinzipien, die die Cromwellsche Rebellion nicht einmal angetastet hat. Und weiter? Dieses Kaufen und Verkaufen verursachte und verursacht noch Unzufriedenheit und Kriege, die die Menschheit genug geplagt haben, und die Völker der Erde werden nie lernen, ihre Schwerter in Pflugscharen und ihre Speere in Gartenmesser umzuschmieden und die Kriege loszuwerden, als bis sie diese schwindelhafte Erfindung des Kaufens und Verkaufens zusammen mit dem Schutt der königlichen Gewalt weggeschafft haben. Soll aber nicht ein Mensch reicher sein wie der andere? Das ist durchaus nicht nötig, denn Reichtümer machen die Menschen hochmütig, stolz, zu Unterdrückern ihrer Brüder und sind die Ursachen der Kriege. Reichtum ist nicht möglich ohne Ausbeutung. Niemand kann reich sein, außer durch seine eigene Arbeit oder durch die Arbeit anderer, die ihm Beistand leistet. Wenn einem Mann nicht seine Mitmenschen beistehen, wird er nie imstande sein, den Betrag eines Gutes von Hunderten oder Tausenden von Pfund Jahreswert einzubringen. Wenn ihm aber andere helfen, dann gehören die erzielten Güter ebenso seinem Nächsten wie ihm selbst, denn sie sind die Frucht der Arbeit anderer ebenso wie seiner eigenen. Aber alle Reichen leben im Wohlstand, nähren und kleiden sich mittels der Arbeit anderer und nicht von ihrer eigenen Arbeit, was eine Schande für sie ist. Denn es ist segensreicher zu geben als zu empfangen. Die Reichen aber empfangen alles, was sie haben, von der Hand der Arbeiter, und in allem, was sie geben, geben sie die Arbeit anderer und nicht ihre eigene. Ein Wertgesetz ante litteram. Gemeineigentum also, das gleiche Recht auf die Bebauung des Bodens. Die ökonomische Vergesellschaftung folgt dem Prinzip dessen, was Marx die freie Assoziation nennen wird. Jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten, jeder nimmt von den Produkten, wessen er bedarf. Die wahre Freiheit besteht für Winstanley nicht in der Religionsfreiheit, auch nicht in der Freiheit der Kunst. Zitat: Wahre Freiheit herrscht dort, wo der Mensch seine Nahrung und sonstigen Unterhalt erhält. Ein Mensch mag eher keinen Körper haben als keine Nahrung für ihn. Diese Entziehung der Erde von Bruder gegen Bruder ist daher Unterdrückung und Knechtschaft. Ich spreche hier mit Bezug auf die Unterdrücker und Unterdrückten. Auf die innere Knechtschaft gehe ich an dieser Stelle nicht ein, obwohl ich sicher bin, dass, wenn es untersucht wird, die innere Knechtschaft und die Habgier, Hochmut, Rechterei, Neid, Sorge, Furcht, Verzweiflung und Wahnsinn alle herbeigeführt werden durch äußere Knechtschaft, dadurch, dass eine Klasse Menschen auf die andere drückt. Soweit Winstanley. Er sprach überdies von der gemeinschaftlichen Erhaltung der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Reproduktion, und in diesem Zusammenhang trat er nicht für die Befreiung von der Ehe ein, sondern für die freie Ehe. Seine Gesellschaftstheorie behandelt, was noch kein subversiver Theoretiker zuvor thematisierte, das Problem der Strafe. Winstanley stellt eine Systematik der Bestrafung auf, die sich nach der Schwere der Straftat richtet. An erster Stelle steht die Ermahnung, nur in schwerwiegenden Fällen erfolgt die Schelte durch die Gesellschaft. Die dritte Stufe ist die körperliche Bestrafung, nach der, alle Gefängnisstrafen übergehend, gleich die Todesstrafe kommt, die er für drei Delikte forderte. Für die Notzucht, die er einen Raub an der körperlichen Freiheit der Frau nennt, für das private Verkaufen eines gemeinsam produzierten Gutes, schließlich für den Kauf von Arbeitskraft. Überhaupt will er die Spaltung der Gesellschaft in Eigentümer und in Verkäufer von Arbeitskraft aufheben. 1660 verschwindet dieser subversive Geist spurlos, nachdem die Diggers bereits 1653 zerschlagen wurden. Die Überlebenden nahmen eine eigentümliche Entwicklung, ähnlich den Wiedertäufern. Sie wurden Quäker. Und von Winstanley wird berichtet, dass er irgendwann nach 1660 als Quäker starb. Den Levelers und den Diggers gemeinsam ist das Prinzip des Primats des natürlichen Rechts über das positive Recht. Nur dass die Diggers dabei einen gehörigen Schritt weitergehen in Richtung nicht auf einen utopischen, sondern auf einen konkreten Kommunismus. Eine ähnliche eigentümliche Verdoppelung wird sich in der Französischen Revolution ereignen. Die Levelers verhalten sich zu den Diggers wie die Jakobiner zu den Hébertisten und den Enrachés. Eigentümlich ist auch die Wiederholung des Revolutionsprozesses. Wie Cromwell unter dem Druck der Levelers die Presbyterianer aus dem Parlament warf, so werfen die Jakobiner unter dem Druck der Enrachés die Girondisten aus dem Konvent. Doch vor der Französischen Revolution kam noch anderes zur Geltung, und zwar in der klassischen Form der Subversion. Am Vorabend der Französischen Revolution trat die Subversion als Theorie auf, und sie ernannte sich gewissermaßen selbst zur Philosophie. Das war die Aufklärung. Sie bedeutet nicht nur, verbunden mit dem Durchbruch der Vernunft, den Triumph allein des bürgerlichen Denkens. Sie ist vielmehr verbunden mit allerhand widerborstigen und sperrigen Elementen, die keineswegs ordentlich in den Schubladen der Geschichte unterzubringen sind. Selbst Voltaire, der zweifellos kein Revolutionär war, benahm sich in seiner Polemik gegen die katholische Kirche nicht sehr friedfertig und gewaltfrei. Doch es geht nicht nur um Voltaire, es geht um Spinoza mit seinem Tractatus Theologico Politicus, es geht um Giambattista Vico.